In gemeinsamen Namen des Internationalen Vorbereitungskomitees zur Lobpreisung der großen Menschen von Daegu-san 2017 und des Korea-Komitees für Solidarität mit den Völkern der Welt gab es am 16. August im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Treffen für Solidarität mit dem koreanischen Volk. Daran beteiligten sich die Vorsitzende des Korea-Komitees für Solidarität mit den Völkern der Welt, Kim Jong-suk, Vorsitzende des Komitees für kulturelle Verbindung mit dem Ausland und die Funktionäre der gesellschaftlichen Organisationen wie des Korea-Komitees für Solidarität mit den Völkern der Welt, des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz und der Demokratischen Juristenvereinigung Koreas. Dabei waren zugegen die gemeinsamen Vorsitzenden des Internationalen Vorbereitungskomitees zur Lobpreisung der großen Menschen von Daegu-san 2017, wie Vorsitzender der Afroasiatischen Organisation für Völkersolidarität, die Persönlichkeiten der Parteien aus verschiedenen Ländern und der Freundschafts- und Solidaritätsorganisationen mit dem koreanischen Volk und Vertreter der internationalen antiimperialistischen demokratischen Organisationen. Die Redner würdigten die großen Führergenossen Kim Il-sung und Kim Jong-il als Gerungen der Weltpolitik und Heerführer von Daegu-san. Sie unterstrichen, unter der Führung des obersten Führersgenossen Kim Jong-un habe sich die DVEK zur Atomnation von Suze zum starken Militärstaat der Welt entwickelt. Die Machenschaften der USA und der Anhängerkräfte zur Isolierung und Erdrosselung gegen die DVEK sei eine barbarische Handlung, die es zum Ziel habe, die DVEK um das Souveränitäts- und Existenz- sowie Entwicklungsrecht zu bringen und der koreanischen Nation die Lebensader abzuschneiden. Die fortschrittlichen Völker der Welt werden immer an der Seite des koreanischen Volkes stehen und unveränderliche Solidarität bekunden, so in den Reden. Auf dem Treffen wurden eine Resolution des Treffens für Solidarität mit dem koreanischen Volk und ein Brief an den UN-Generalsekretär im gemeinsamen Namen der Treffensteilnehmer verabschiedet.